Es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Wir haben das gerade gemacht im Markt mit Jörg Taschmann. Kann es ja aber auch der Ort vor allem für die Filme, die uns dann noch lange beschäftigen werden, die diesen Spagat zwischen Kunst und Kommerz versuchen und manchmal sogar auch finden. Wie sah das eigentlich dieses Jahr aus? Und welche Namen sollten Sie sich merken, welche nicht? Diskutieren wir mit Anke Lewicke nochmal. Hallo. Hallo, hallo. In den Kritikerspiegeln, ja, wenn man da reinschaut, da erreichten so manche Wettbewerbsfilme mitunter schwache bis hin zu desaströsen Punktbewertungen. War das ein schwacher Jahrgang? Na, vielleicht sind wir alle auch mit großen Erwartungen hier hingefahren. 70. Ja, 70. Geburtstag und so weiter. Und von Cannes erwartet man natürlich auch immer eine Aneinanderreihung von Meisterwerken, die es ja gar nicht geben kann. Aber ich kann es mal so sagen, es hat nicht den einen Film gegeben, in den ich mich verliebt hat. Es hat auch nicht den einen Film gegeben, der mich die Welt hat anders sehen lassen. Und man hat das ja vielleicht auch so ein bisschen gespürt. Ich meine, Cannes kann ja auch nur das nehmen, was da ist. Und normalerweise zeigen sie 21 Filme im Wettbewerb. Das waren dieses Jahr auch nur 19. Das war vielleicht schon das erste Zeichen, dass das Angebot nicht so gut war. Und dann kann man ja sagen, Cannes programmiert ja auch immer sehr reflexartig. Also sie laden einfach die Regisseure ein, die schon eine Geschichte mit dem Festival haben, oder sie laden Filme ein, die dann den roten Teppich bespielen. Und genau diese Masche ist dieses Jahr so ein bisschen aufgefallen. Und es kam dann auch in der internationalen Presse immer mal wieder mehr der Wunsch hoch, dass Cannes vielleicht doch mehr ein Programm kuratiert, guckt, wo Themen, Tendenzen liegen und daraus dann einfach den Wettbewerb zusammensetzt. Und ich finde, man könnte wirklich risikofreudig sein. Warum hat man einen Film wie Western von Valeska Griesebach hier nicht im Wettbewerb gezeigt? Das war mal wirklich, der ist so völlig anders erzählt. Da gibt es auch wieder die Genre-Elemente. Das Ganze spielt in Bulgarien. Es gibt große Landschaften, es gibt Männerduelle, es gibt Pferde. Und gleichzeitig geht es eben einfach auch darum, uns nochmal Europa ganz anders zu zeigen und wie schön beiläufig dieser Film Wirklichkeit einfängt. Das hat keiner dieser visuell groß aufmotzenden Filme eigentlich im Wettbewerb geschafft. Es fehlt ja auch sicherlich an der Frische. Das liegt auch daran, dass wenige Debüts es in den Wettbewerb schaffen. Die sind dann in der Ensemble Regard zu sehen. Davon waren auch jetzt nicht alle so gut. Ich will auf etwas eingehen, was du gerade gesagt hast, weil mich das auch beschäftigt hat. Wenn man jetzt feststellen kann, die internationale Kritik hat geschrieben, die Berlinale im Februar hatte nicht den stärksten Jahrgang. Cannes wird wahrscheinlich auch in die Annalen dieses Jahr eingehen mit nicht dem stärksten Jahrgang. Gleichzeitig gibt es immer mehr Filme. Liegt es daran, dass wirklich hier die falschen Filme ausgesucht worden sind, oder ist das Festival nicht mehr der Ort, wo wir diese Meisterwerke sehen sollen? Ja, das ist schwierig zu sagen. Es heißt ja alle ein paar Jahre dann mal wieder, das Kino ist tot, und ich kann da nur sagen, lang lebe das Kino, und vielleicht müssen wir den Teufel nicht an die Wand malen, aber es ist, glaube ich, wirklich eine andere Herausforderung mittlerweile für die Festivals, aus diesem großen, großen Angebot ein Programm zu machen und wirklich auch noch die Stimmen zu finden, die wirklich neue visuelle Strategien benutzen, neue Erzählhaltung und so weiter. Und da hat sich Cannes vielleicht zu sehr ausgeruht, und das ist dieses Jahr einfach mal ein bisschen aufgeflogen. Aber ich würde jetzt noch nicht die große Krise des Kinos beschreiben. Und es ist eben so, dass einfach auch der große Arthouse-Hit natürlich nicht mehr von so vielen Menschen geguckt wird wie vor 10, 15 Jahren. Aber ich finde, es hat doch dann noch immer was Beruhigendes. Natürlich, Toni Erdmann wurde in Deutschland von 1 Million Menschen gesehen. Und wenn ich dann hier Fotos auf einmal gezeigt bekomme, dass Toni Erdmann eben schon, dass Leute sich zu Karneval so zu verkleiden und bei Halloween eben in Amerika auch Toni Erdmann auftauchte, dann kann ich doch sagen, man kann mit dem Kino noch jede Menge erreichen und auch Menschen erreichen. Man hat ja vorher auch so ein bisschen vollmundig zur Jubiläumsausgabe verkündet, man wolle die Geschichte feiern, indem man auch in die Zukunft schaut, und hat es angekündigt, indem man hier Virtual Reality präsentiert und auch Fernsehserien. Anke, kann dieses Jahr ein Rezept für die Rolle der Filmfestivals der Zukunft präsentiert? Naja, auf alle Fälle nicht. Ich meine, Virtual Reality, das ist sicher ein interessantes Experimentierfeld, aber ich glaube, das war für Cannes nur einfach mal ein Mittel, in der Retour hierher zu bekommen. Ein Regisseur, der gerne bisher nach Venedig ging, und man lockt ja gerne, man ist ja wie so ein großer Staubsauger, der alle Talente ansaugte, die woanders mal irgendwie Erfolg hatten. Und ja, mit den Fernsehserien, man darf ja nicht vergessen, David Lynch und Jane Campion hatten hier beide schon mal Goldene Palmen, und dann haben die neue Fernsehserien Fernsehserien, dann zeigt man die einfach auch ganz gerne. Ich glaube, das war alles eher Zufall als große planerische Absicht in die Zukunft. Dann lass uns doch mal auf die Leinwände gucken. Was haben uns denn für Geschichten beschäftigt? Es waren ja so viele, dass man schon durcheinander kommt. Ich glaube, ein prägendes Moment, was man vielleicht sagen kann, ist, dass wir ganz viele, ich nenne es mal einfach Reagenzglasfilme gesehen haben, wo Regisseure uns quasi Versuchsanordnung präsentiert haben und die sich von außen betrachtet haben. Und diese Versuchsanordnung, das war meistens eine Familie. Und wie man das unterschiedlich machen kann, das können wir vielleicht an zwei Filmen diskutieren. Das eine, Michael Haneke, Happy End, der zeigt, wie eine bourgeoise Familie derartig zerfällt und sich trotzdem noch irgendwie zusammenhält. Und das andere, sagen wir mal, die kuriose, lustige Variante, die Meyerowitz-Stories von Noah Baumbach, wo eine neurotische jüdische Familie in New York wieder zueinander findet, im schlimmsten aller Momente, nämlich da, wenn der Tod eines Familienangehörigen quasi an die Tür klopft. War das das Festival, das uns auch irgendwas Neues über die Familie sagte? Naja, ich meine, die Familie wird ja immer gerne wieder benutzt und auf deren Rücken sozusagen auch in die Gesellschaft zu gucken und sich einfach so seine Gedanken zu machen, das ist ja eine schöne Tradition. Und bei Meyerowitz kann man ja einfach sagen, dieser Film bleibt eigentlich in diesem neurotischen Zirkel in New York. Das haben wir schon häufig bei Woody Allen gesehen. Da gibt es nicht so den kleinen erzählerischen Mehrwert. Aber bei Michael Haneke, diese Familie hat mich doch, die lässt mich auch bis heute nicht los. Und natürlich ist das auch ein Reagenzglasfilm. Aber es ist eben auch ein Film über eine Klasse, die unheimlich widerstandsfähig ist. Also Michael Haneke zeigt ja diese großbürgerliche Familie in ihrer ganzen Dekadenz, Perversion, in ihren Neurosen, dass sie sich gegenseitig quälen. Aber letztlich halten sie dann doch irgendwie zusammen. Also da kommt man nicht rein. Das ist eine Klasse, gerade in Frankreich, die immer geschlossen bleibt. Und während wir hier reden, habe ich immer das Gefühl, Isabelle Huppert spielt ja die große korrupte Geschäftemacherin, dass die einfach weiter ihre Geschäfte macht und dass sie dann hinterher wieder schön ein Glas Rotwein trinkt. Also das ist so der Film, den ich vielleicht nicht wiedersehen möchte direkt, aber der bei mir den größten Nachhall einfach hinterlassen hat auf dem Festival. Es war trotzdem nicht ganz so leicht. Es war überhaupt das Festival, das die Emotionen nicht gerne nach vorne gespielt hat. Also auch wenn man sich einen Film ansieht, lässt man sich ja gerne mal packen und reinreißen. Gerade jemand wie Haneke, der verstört natürlich. Das ist ja sein großer Plan, uns zu verstören. Man soll nicht aus dem Kino gehen und sagen, ach ja, was habe ich gelacht, das war es hier nicht. Trotzdem hatten wir so ein bisschen Probleme mit dem Haneke. Ja, weil er, ich fand irgendwie, das war ein Film, da kommst du raus und denkst, na, irgendwie eine Stunde Exposition und dann geht es irgendwie nicht so richtig los. Aber der setzt sich irgendwie hinterher im Kopf zusammen. Das fand ich das Interessante. Da wird so was rausdestilliert und dann bleibt irgendwie so dieses Gefühl, dass die bürgerliche Gesellschaft sich irgendwie selbst zersetzt. Aber es war dabei kein Film, der wirklich ans Herz geht, wie du gesagt hast. Vielleicht könnte man sagen, dass Haneke das Reagenzglas zersprengt hat und dann diese Scheimchen, die da übrig bleiben, irgendwie zusammensetzen. Und jeder Einzelne für sich ist stark, aber ob das große Ganze sich am Ende fügt? Aber ich fand schon das erste Bild, das kann man ja ruhig sagen, total beeindruckend. Man sieht eine große, große Baustelle und dann auf einmal links passiert irgendwas und diese Baustelle sackt so in sich zusammen. Und ich finde, das ist das Bild, was eigentlich auch so ein bisschen den ganzen Film auch zusammenhält. Es war ja auch so das Jahr des osteuropäischen Kinos, also Andrei Zwerginzews Loveless ist einer der stillen Favoriten hier, wenn man sich den Kritikerspiegel anguckt. Dann lief noch Jupiter's Moon und auch Die Sanfte von Sergei Losnitzer. Und auch in den Nebenreihen sind viele Filme aus der Region zu sehen gewesen. Konnten denn die osteuropäischen Filmemacher überzeugen? Ja, was ich immer so interessant finde, ist, dass das osteuropäische Kino sich ja doch immer noch so traut, so groß ausufernd zu erzählen, dass sie sich trauen, Parabeln zu drehen und dass sie eben wirklich auch auserzählen in aller Länge. Das ist ja ganz schön. Aber über den Film Die Sanfte von Sergei Losnitzer, da musste ich doch lange nachdenken. Das ist eigentlich, was das osteuropäische Kino auch sehr liebt. Eben Zustandsbeschreibungen eines Landes, auch vielleicht als Burlesque oder surrealistisch überzogen. Phantasmagorie in dem Fall. Ne? Und das macht er auf alle Fälle. Aber für mich reicht es dann nicht so. Der Film will ja auch Kafkaesque sein, aber das bleibt doch eine Freak-Show für mich, wo wenig dann das, was ich über Russland weiß, wird mir einfach nur als Freak-Show nochmal vorgeführt. Also da hatte ich wirklich ein bisschen Probleme mit. Also das Casting für diesen Film, könnte man sagen, hätte Fellini machen können. Ich fand den Film herausragend. Er basiert auf der Kurzgeschichte, die genauso heißt, von Dostojewski. Und ich glaube, man muss sich lösen, dass das eine Zustandsbeschreibung des heutigen Russlands ist. Der Film beginnt im Brezhnev-Russland. Zwei Szenen weiter gibt es das Internet. Wir verlassen Zeit und Raum. Er ist ganz offen gehalten. Aber trotzdem gibt es immer wieder die russischen Lieder. Es geht schon darum. Sowjetische Lieder, das ist ganz wichtig. Das sind die sowjetischen Lieder von damals. Aber ich meine, ich finde den Vergleich mit Fellini legitim. Ich musste auch an Buñuel und diese surrealistischen Momente denken und so weiter. Aber es gibt keine Figur oder keine Szene, die bei mir wirklich einen größeren Eindruck oder Angst oder sowas hinterlassen hat. Dazu waren gerade auch, wenn am Anfang getrunken wird, das ne, so eine richtig ausufernde Feier. Das war nicht das große Fressen, sondern das waren einfach arme Menschen, die sich betrunken haben, die sich gehen lassen haben. Und mir fehlte eben dafür immer, ja, welches System produziert denn überhaupt nur diese Menschen? Diese Frage stellt sich der Film gar nicht. Er zeigt uns einfach nur noch das Ergebnis. Und das mag er überhöhen, das mag manchmal brillant sein, aber er stellt sich nicht der eigentlichen Frage. Widerspreche, aber nur ganz kurz. Wird notiert. Also einen der zahlreichen Regisseure aus der Region Mittel- und Osteuropa, den hören wir gleich. Erstmal bis hierhin. Vielen Dank, Anke.